Moin Internet, ihr hört und seht Folge 155 von Lost Levels, eurer 14-tägigen Indie-Stunde. Ich bin Florian Zandt und mit mir im digitalen Gemeinschaftsraum, wie immer, Christina Kutscher. Hallo Christina. Hallo. Diesmal hat der Einsatz geklappt, hervorragend. Wir sind wieder im Groove, auf jeden Fall in dieser zweiten von zwei Folgen, die aus der Vergangenheit in die Zukunft gesendet werden, mehr oder weniger. Naja, aber eigentlich senden wir ja immer aus der Vergangenheit in die Zukunft. Oh ja, das stimmt. Aber noch weiter in die Zukunft senden wir jetzt quasi. Also wenn ihr das jetzt hört, bin ich wahrscheinlich noch im Jetlag-Modus. Aber damit wir quasi, ja, so fresh wie nur möglich für euch den hottesten Shit präsentieren können, wie schon in der Folge vorher gesagt, haben wir diese Folge auch im Vorfeld aufgenommen. Aber natürlich trotzdem jede Menge guten Stuff mitgebracht. Christina, möchtest du direkt mal loslegen mit einem deiner Spiele? Ja, ich starte direkt mit Devil's Hideout. Mhm. Das ist ein Point-and-Click-Adventure von Cosmic Void, die auch schon andere recht gut bewertete Adventures gemacht haben. Und Devil's Hideout wird als Horrorspiel beschrieben. Dem würde ich widersprechen. Ich würde sagen, was? es ist einfach ein Point-and-Click-Adventure. Mhm. Das Setting ist vielleicht so ein bisschen horrormäßig angehaucht. Man spielt Lauren, die von einem Medium erfahren hat, dass ihre tote Schwester doch nicht tot ist, sondern ja, irgendwie in dieser Stadt da unterwegs ist, wo sie im Krankenhaus verstorben ist. So eine zufällige Stadt, wo die halt gelandet sind nach dem Autounfall, wie das so ist. Und das ist aber irgendwie eine Geisterstadt und da gibt es einen Kult. Das ist das Setting, die Exposition. Eine richtige Exposition gibt es eigentlich gar nicht, zumindest keine, die so wirklich den Zweck erfüllen würde. Wir bekommen halt diese Basic-Infos einfach. Und das war's. Wir haben nicht mal, also das Ziel ist, die Schwester zu retten, wobei wir ja noch gar nicht wissen, wie real das alles ist, aber Laura nimmt einfach an, dass das total legit ist. Das war bestimmt gerade mega unangenehm zu hören, es tut mir leid. Aber es gibt keinen Spannungsbogen, keine Fallhöhe, und irgendwie kein Grund, warum man jetzt in diese Stadt gehen soll. Also für mich als Spielerin nicht. Dass Lauren irgendwie da eine Motivation hat, kann ich nachvollziehen. Aber das ist so kurz, dass ich mir denke, ja, was hat das mit mir zu tun? Warum soll ich? Ich sehe das nicht. So. Ich will da nicht mit hin. Naja, ich bin trotzdem mit hin. Und das zieht sich dann leider auch weiter durchs komplette Spiel. Keine der Entdeckungen ist irgendwie überraschend, außer einer. Einmal war ich wirklich so legit überrascht, war ich. Und das liegt aber nicht daran, dass es alles sehr vorhersehbar wäre. Das ist es irgendwie nicht, aber es ist einfach nicht interessant, was da passiert, diese Entdeckungen. Wenn ein Charakter verschwindet, dann hänge ich nicht an dem. Da frage ich mich nicht, ja, wo ist denn der jetzt? Ich habe doch so viele tolle Sachen mit dem überlebt. Das ist einfach niemand, der damit reingewürfelt wurde. Mir wurde gesagt, wie der mit der Protagonistin zusammenhängt und dann soll ich schockiert sein, wenn er verschwindet. Bin ich nicht. Und dann kommt noch dazu, dass das Pacing absolut wahnsinnig ist. Also da passiert alles so schnell, dass mir gar keine Zeit gelassen wird, eigene Theorien zu formen und das irgendwie sacken zu lassen, was da passiert. Und dadurch habe ich dann natürlich einen viel geringeren Bezug zu allem. Das rauscht so an mir vorbei und ich bin nicht invested einfach. Das ist ein sehr großes Problem dieses Spiels, finde ich. Aber auch das Gameplay ist ein Problem für mich gewesen. Das liegt nicht daran, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist. Ich habe beschlossen, ich muss mich auf Dinge einlassen und ich war dazu bereit. Ich hatte sogar Bock drauf. Aber diese Rätsel ergeben keinen Sinn. Ein Beispiel. Man findet eine Tabakdose. Und kurz davor oder danach, je nachdem, wo man so lang gegangen ist, spricht man dann mit einem Typ, der einen irgendwie ein Gespräch verwickelt, wie das halt so ist in Spielen, das ist ja okay. So Videospiellogik zu einem gewissen Maß ist okay, dass man anfängt, mit dem zu reden und ihn auszufragen, finde ich okay, damit kann ich leben. So, und dann erzählt er, ja, ich bin hier im Love Hotel, und Lauren dann so, Love Hotel? Ist das nicht voll schäbig? Und dann sagt er, ja, aber die Paradise Suite, die ist ganz okay eigentlich. Mhm. Ich, also abgespeichert, okay, er ist in der Paradise Suite vermutlich. Nein, das Videospiel will dann diese Videospiellogik durchdrücken, die es meiner Meinung nach 2024 nicht mehr geben sollte. Ich finde, wir sollten das gemeinsam überwinden und uns als Community weiterentwickelt haben. Aber Devil's Hideout verlangt dann, ich komme dann in dem Hotel an. In dem, ja doch, ein Hotel ist es. Und dann klicke ich auf den Computer, steht Passwort gesichert, und anstatt mir die Möglichkeit zu geben, das zu knacken, ist einfach so, nein. Dann denke ich, okay, gehe ich halt zur Tür, weil ich will diesen Typen treffen, ich will den noch weiter ausfragen, gehe ich zur Tür, wo es zu den Räumen geht, und dann sagt Lauren, aber ich weiß doch gar nicht, wo er wohnt. Und ich denke mir so, natürlich weißt du das, er hat es dir doch gesagt. Und dann ist die Lösung, die man machen, der Weg, den man gehen muss, ist, die Tabakdose auf dem Teppich zu entleeren, in der Hoffnung, dass er da durchläuft und die Tabakkrümel bis zu seinem Zimmer mitnimmt. Hä? Das ist doch, also das ist ja... Es hat mich wütend gemacht, richtig, richtig wütend, Florian. Das ist so dumm einfach. Es ergibt keinen Sinn. Jede andere Lösung wäre sinnvoller gewesen. Ich bin da auch nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Ich musste das nachgucken. Und das ist der Grund, warum ich Point-and-Click-Adventures scheiße finde. Wenn sie diese Logik haben, einfach nein. Aber ja. Ich habe ein schönes Gegenbeispiel dabei. Crow Country. Relativ aktuell, auch in diesem Jahr erschienen. So Survival-Horror à la PS1. Ist sehr Resident Evil-like. Mhm. Aber mit einem deutlich eigenen Twist, das hat eine wundervolle eigene Logik und Geschichte, richtig gutes Pacing. Das ist ein richtig gutes Spiel, das ein Konzept nimmt und es weiterentwickelt für sich in eine Richtung, die nur für dieses Spiel gerade passt. Die Videospiellogik hinter sich lässt zu einem gewissen Grad. Da sind auch Rätsel drin, die in der echten Welt keinen Sinn ergeben, aber die innerhalb der Logik des Spiels einfach passen. Und wenn ich mit meiner Realweltlogik dahin komme, passt es einfach. Und in Devil's Hideout passt es nicht. So. Das ist ja das Schlimme, ne? Wenn du quasi, wenn du ein Spiel hast, das in der echten Welt spielt, und wenn du dann eben Echtweltlogik anwenden möchtest und das dann einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, das ist ja noch viel schlimmer, als wenn du irgendwie eine Nicht-Echtwelt-Spielwelt hast mit einer eigenen Logik und du da nicht weiterkommst. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also auch bei Crow Country ist das schon Echtweltlogik zu einem gewissen Grad. Okay. Aber du wirst einfach so darauf vorbereitet, dich auf die Logik des Spiels einzulassen. Und das hat man hier nicht so richtig. Mhm. Vielleicht komme ich da gleich noch zu. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das noch aufgeschrieben habe. Wir lassen uns von meinen Notizen überraschen. Ein weiterer Punkt, der mit dem, wo beide meine Kritikpunkte noch mal zusammenfinden und einen dritten Kritikpunkt bilden, ist, ich finde die Protagonistin irgendwie unangenehm und langweilig. Da ist jetzt, also wird es beim Einsammeln von Gegenständen einen kleinen Monolog geben. Sowas wie, eine Tabakdose. Früher habe ich geraucht und dann ist mir mal eine runtergefallen und meine Freunde sind durchgelaufen und die Krümel waren überall. Dann hätte ich ja vielleicht erstens ein bisschen mehr Persönlichkeit, so ein bisschen Flavor einfach. Wobei ausgerechnet bei dieser Tabakdose kriegt man sogar ein bisschen Flavortext in Devil's Hideout. Keinen guten. Und bei vielen Items hat man das auch einfach nicht. Und ich hätte andererseits eine Ahnung, wo das Item angewendet werden könnte, in welche Richtung es gehen könnte. Das hat man hier nicht. Auch das macht Crow Country sehr viel besser. Zum Glück ist Devil's Hideout aber nur 2 Stunden lang. Das wäre für mich, glaube ich, auch die Schmerzensgrenze gewesen. Aber ich hätte mir auch einfach mehr Spannung erhofft. Das Ende kommt sehr abrupt. Und noch viel schlimmer als ein abruptes Ende ist, dass die Geschichte gar nicht so richtig aufgelöst wird. Also vor dem Weltuntergang quasi, bevor es richtig zur Sache geht, wird die Schwester gefunden und das Spiel ist vorbei. Naja, okay. Also es gibt Geschichten, da funktionieren offene Enden. Das hier ist keine davon. Ja. Vor allem, weil die Auflösung sehr explizit angedeutet wird. Auch die hat mir nicht gefallen, weil es eigentlich nur ein Silent Hill Rip-Off ist. Aber ich meine, wenn das schon so angedeutet wird, dann muss da doch was kommen. Also ich war leider enttäuscht und ich frage mich, ob meine Erwartungen zu hoch waren. Ich habe es schon im Discord angeteasert. Grundsätzlich bewerte ich Videospiele sehr, sehr wohlwollend und eigentlich viel zu unkritisch dafür, dass ich in einem Podcast darüber spreche. Aber manchmal reicht es mir, eine Vision zu sehen, die harte Arbeit dahinter zu erkennen. Wenn ein Spiel dann einfach funktioniert, dann reicht mir das schon. Da gibt es für mich dann irgendwie auch keinen Sinn, ein Spiel krampfhaft mit anderen Spielen zu vergleichen, die dieses oder jenes dann noch dabei haben oder irgendwas anders gemacht haben, was vermeintlich mehr Spaß macht. Nur hier sehe ich halt, dass da mehr Potenzial hinterstecken könnte. Und das Team hat ja eigentlich auch genug Erfahrung, um das rauszuholen. Und das frustriert mich irgendwie, da bin ich enttäuscht gewesen. Würde ich, glaube ich, nicht empfehlen einfach. Ja. Ja, es ist ein seltener Fall, wie du ja schon angesprochen hast, dass du mein Spiel nicht empfiehlst. Aber ja, ich muss auf jeden Fall, ich muss dir applaudieren, dass du dich jetzt quasi in die Höhle der Point-and-Click-Löwen hineinbegibst, weil es eigentlich absolut nicht dein Genre ist. So. Es gibt halt Ausnahmen. Also die erste Ausnahme für mich, wo ich ernsthaft in Erwägung gezogen habe, ein Genre nicht Kategorie zu hassen, war Unforeseen Incidents. Ein wahnsinnig gutes Spiel einfach, obwohl es ein Point-and-Click-Adventure ist. Aber das ist so ein gutes Spiel, das ist ja sogar in unserem in unserer Grafik mit drin. Weißt du, da stehen noch so ein paar Titel immer. Ja. Das steht da auch mit drin, weil es schon so alt ist auch. Also, ja. Aber die machen ja auch nur jetzt die Devil's Hideout-Leute. Warte, ich gucke noch mal den Namen nach. Ich hatte es hier doch. Cosmic Void. Die machen ja nur solche Spiele. Das ist jetzt wahnsinnig gemein, aber lernt man nicht irgendwann dazu? Und wieso kommen die dann trotzdem so gut an? Das frage ich mich. Ja, ich glaube, das Problem ist wahrscheinlich einfach, dass, also ich habe mal ein bisschen durchgeklickt, das Spiel hat nicht viele Leute, diese Spiele. So, ne, es sind halt, klar, sehr positive Bewertungen, aber halt irgendwas immer zwischen 20 und 50 pro Spiel. Das heißt, die Zielgruppe ist sehr klein. Vielleicht haben sie einfach so, vielleicht sind das einfach so eine ganz besondere Art Mensch, die diese Spiele spielt. Und die dann genau diese Spiele auch spielen wollen. Ja. Aber ja, die vielleicht gar nicht so logische Rätsellösungen wollen, zum Beispiel, die irgendwie Sinn ergeben würden, sondern die wollen einfach irgendwie, ich weiß es nicht. Ich kann es mir auch nicht erklären. Also ich glaube, wenn man genug solcher Spiele spielt, ist man dann irgendwie drin, dann weiß man, was das Spiel von einem verlangt. Oh, wie hieß es eine? Thimbleweed Park? Ja. Boah, hab ich das gehasst. Ich konnte es nicht zu Ende spielen. Die Geschichte war so gut. Das ist ja wirklich ein Spiel, das, also, ne, ganz viel Vorschusslorbeeren und legendäre EntwicklerInnen dahinter und so, ne? Ja. Ja. Nicht jetzt wie die Cosmic Void Menschen, so ungefähr. Aber ja. Nee, es ist einfach ein Genreproblem. Ich bleib dabei. Also. Ja. Wäre eigentlich auch mal interessant. Leute zu interviewen, die diese Spiele früher, die Rätsel geschrieben haben, was die sich dabei gedacht haben, so einen Quark zu verbrechen. Wie, ich meine, wann war das? In den 80ern? 40 Jahre später ist das noch unser Problem jetzt. Ja, die klassische Point-and-Click-Adventure-Logik, die keine Logik ist, ja, total. Ja, schade. Das ist einfach, meine Theorie ist, das ist einfach so zu lange im eigenen Brei gekocht. Zu krampfhaft über clevere Dinge nachgedacht, zu schlau sein wollen Und dann aber auch nur mit Gleichgesinnten sich darüber ausgetauscht, nicht aus der eigenen Bubble raus. Ist ja so ein bisschen wie Aurelia hat ja den sehr guten Text für Superlevel geschrieben über Frauen in Gaming-Magazinen vor Anno dazu mal. Oder in dann Anno? Wie dem auch sei. Ich glaube, dasselbe Prinzip. Einfach zu wenig Kontakt mit der Außenwelt. Das ist voll gemein, das ist total das Klischee. Ja. Aber anders kann ich mir das nicht erklären. Wenn ich jetzt, wenn wir beide eine Schnapsidee hätten und die so lange ausarbeiten würden, dass sie komplett fernab von Gut und Böse ist, dann würde sowas dabei rauskommen. Florian, ich bin doch noch nicht geheilt von diesem Hass, diesem Genre gegenüber, glaube ich. Ich merke das schon. Ich merke das schon. Ja. Ja, es kann nicht jedes Spiel irgendwie von, weiß ich nicht, von What Did I gepublished werden, die so gute Adventures gepublished haben, wie zum Beispiel die Blackwell-Spiele oder Gemini Rue oder Excavation of Hopsparrow oder Unavowed. Das sind alles sehr gute Adventures tatsächlich. Aber ja, natürlich ist das ein breites Genre und vielleicht auch zum großen Teil zu Recht mittlerweile einfach nicht mehr so angesagt. Point-and-click Adventures. Ja. So, generell einfach. So, außer natürlich in Deutschland. Da sind Point-and-Click-Adventures, glaube ich, immer noch sehr beliebt. Wirklich? Ja, ja. Da gibt es auch noch einige. Ist das ein Gefühl, oder? Nee, es gibt schon auch eigene Seiten, die quasi sich nur mit Point-and-Click-Adventures beschäftigen, zum Beispiel. Wahnsinn. So. Ja. Ja, und ich meine, zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, die ganzen Daedalic-Spiele, Deponia und so. Oh. Das hätte sie, glaube ich, in anderen Ländern nicht mehr veröffentlichen können. Abgesehen davon, dass die Spiele, also heutzutage eh nicht mehr veröffentlicht werden sollten, weil höchst problematisch sind in ihrem Content so und dem Protagonisten. Aber gut, andere Geschichte. Aber ja, doch, Deutschland ist auf jeden Fall noch Point-and-Click-Land, definitiv. Als einziges gefühlt auf der Welt. So, so wirklich. Wie konnte es so weit kommen? Vielleicht mache ich das nächstes Jahr mal für Superlevel oder sowas. Mach das mal. Mach das mal. Wie Deutschland die Point-and-Click-Hölle geworden ist. So. Aber damit wir auch ein bisschen Positives haben in diesem Podcast, kommen wir mal zu meinem Spiel. Zu What the Car nämlich. Und What the Car, also es ist ja so, ne? Es gibt bei Spielen dumme Spiele, ne? Es gibt solche und solche dumme Spiele. Es gibt Spiele, die sind dumm, weil sie sich zu ernst nehmen und dann irgendwie ja einfach spielerisch dumm sind, weil es nicht funktioniert. Es gibt Spiele, die sind dumm oder tun sie wären dumm und wollen damit vermeintlich witzig sein. Und es gibt Spiele, die sind dumm, aber auch gleichzeitig sehr clever. So, und oder fällt dir noch eine andere Kategorie ein, weil du gerade so einatmest laut. Oh, sorry, hat man das so laut gehört? Nee, ich habe nur darüber nachgedacht, dass dumm vielleicht auch ein problematischer Begriff ist. Ja, was für eine Spiele gibt es, ist die Frage. Ja, exakt das nämlich. Also, ich glaube, wenn man das für Spiele oder Ideen verwendet, ist es nochmal was anderes. Als für Menschen, ja. Als für Menschen. Ja. So, das ist jetzt so mein redeeming thought gewesen, weil mir keine Alternative einfällt. Okay, gut. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja, ja. Also, dumme Spiele. Ja. Und What the Car ist definitiv ein dummes und cleveres Spiel, in meinen Augen. Es ist quasi der, ja, mehr oder weniger direkte Nachfolger zu What the Golf. Und das Prinzip ist auch exakt identisch. Bei What the Golf ging es darum, man musste einen Golfball in ein Loch befördern, in verschiedenen Levels, alle sehr kurz, alle sehr kompakt. Und aber diverse Twists, zum Beispiel, dass dann zum Beispiel der Golfball, ich glaube, in einem Level war irgendwie dann ein Sofa statt einem Golfball. So, das musste dann ein Sofa in ein Golfloch befördern. Und bei What the Car ist eben genauso. Man muss sich als Auto mit so schön, mit so einem putzigen Gesicht und mit so Augen, also im Comic-Look muss man quasi sich durch Level bewegen, durch einzelne Level. Und man bewegt sich aber eben nicht auf seinen Rädern fort. Alles außer auf den Rädern. So, in jedem Level hast du quasi eine andere Fortbewegungsart und eine andere, ja, also. Ah. Genau, und zum Beispiel, dass du halt dann dich als Auto, dass du dich wie eine Raupe fortbewegst, dass du quasi in zwei Teile aufgeteilt bist und dann der vordere Teil erst bewegt und dann der hintere Teil, dass du dann quasi dich so wie so eine Raupe durchs Level ziehst oder dass du irgendwie ein Ball bist, dass du ein Jetpack hast, in den du bald springen musst, dass du irgendwie so Federn überall, Federn sage ich schon, wie sagt man das? Naja, schon Federn, so Metallfedern quasi, ne? Also wie aus so einem. So Sprungfedern. Sprungfedern, genau. So Sprungfedern überall um dich rum hast und damit halt durch das Level springst, dass du auf einem Bürostuhl sitzt und dich bewegst, indem du niest hinter dich sozusagen. So, okay. Also richtig absurd einfach. Richtig, richtig dämlich gedacht. So. Und das ist halt so der Twist, die Idee bei dem Spiel. Einfach. Und es gibt auch sogar eine kleine Story dazu. Wenn das Spiel startet, ist quasi kurz vor dem Beginn einer Party, die du schmeißen möchtest als Auto. Und deine Freunde fehlen aber noch, deine Bärenfreunde. Denn du hast da ganz viele so Bären, die haben also Schutzhelme auf, weil du öfter über diese Bären drüber fährst aus Versehen und dann fallen die halt um und dann haben sie halt Schutzhelme auf zumindest. Und du musst halt deine Friends finden, um diese Party zu starten. Und genau, in dem Grundspiel gibt es eben 7 Welten, durch die du durch musst. Die haben dann eben so wie bei zum Beispiel, ja, jetzt Mario World zum Beispiel, haben die halt so eine Überweltkarte, wo du halt rumlaufen kannst. Der Standard-Vorbewegungsmodus ist quasi wirklich auch Laufen auf so 2 Beinen, dieses Auto. Und in jeder Welt gibt es eben eine bestimmte Anzahl von Levels, die du abschließen musst. Also einmal optionale Levels und von SpielerInnen generierte Levels auch und halt so die Muss-Levels, mehr oder weniger. Und du hast das Spiel aber schon durchgespielt, wenn du halt 50% aller Level im Endeffekt gespielt hast. Es gibt sehr viel Bonus-Content, den du halt dann noch spielen kannst, den du aber nicht spielen musst. So, und dafür brauchst du ungefähr, also ich habe glaube ich so 4 Stunden gebraucht, 5 Stunden um den Dreh. Und genau, es gibt immer so einen thematischen Überbau. Also manche, die haben halt dann zum Beispiel Titel wie Arbeit, Springen, Sport oder so. Und das hat immer so ein bisschen auch so einen Hinweis darauf, entweder wie die Level aussehen von der Umgebung her oder was die Fortbewegungsarten sind, die halt irgendwie gefragt sind. So, und die Level an sich sind relativ simpel. Es ist halt mehr oder weniger ja ein Rennspiel / Jump'n'Run. Du musst halt, wie gesagt, vom Startpunkt, du wirst aus einer Kanone rausgeschossen und dann musst du vom Startpunkt aus eben einfach übers Ziel kommen. So. Und über diverse Hindernisse halt dann, also ganz normal irgendwie dich in Kurven legen, wie du halt irgendwie auch so im Rennspiel halt irgendwie fahren würdest. Es gibt auch immer mal wieder so Bomben, die dich halt vom Weg abbringen. Es gibt zum Beispiel Wasserlevel, wo du so runterstürzen kannst, links und rechts. Heißt, du musst immer genau auf dem richtigen Weg bleiben, so ungefähr. Und es gibt auch einige Abwechslungen in den Levels. Manchmal hast du halt auch so Sonderlevel, wo du halt dann zum Beispiel einen Kicker spielst. Also wo du halt, du hast dann, also Tischfußball, ne? Du hast ja halt quasi so eine Reihe mit nur Autos. Du selber bist aber auch ein Ball, also ein Autoball und musst dann halt dann sozusagen an der Bärenverteidigung vorbeischießen, deinen Ball, so ungefähr. Oder es gibt zum Beispiel ein Elfmeterschießen, wo du dann auch einen Ball halt an einem Bär vorbeischießen musst. Es gibt ein Level, wo du Gemüse schneiden musst, wo du halt dann das Gemüse auf so ein Brett quasi bewegst und dann musst du halt immer so einen Button drücken, um es halt zu schneiden und du musst halt in das Rezept, ist dann zum Beispiel, du musst 5 Teile Karotte in diesem Pot haben und dann musst du halt die Karotte so schneiden, dass da halt 5 Teile sind. So, ne? Also immer so diese so zur Auflockerung, diese Sonderlevels immer zwischendurch und die Levels alle, die sind alle sehr kurz auch. Also die wenigsten dauern länger als 45 Sekunden bis 1 Minute, würde ich sagen. Also wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Und genau, also es ist wirklich, es klingt sehr absurd, dieses ganze Konzept. Es ist sehr absurd. Man muss einfach nicht hinterfragen. Einfach spielen. Und es wäre halt einfach auch, finde ich, relativ öde, wenn das zu lang gezogen wäre. Aber ich finde so, die Levels und von der Spiellänge generell, das ist genau die richtige Länge tatsächlich. Ist auch schon eigentlich älter, das Spiel. Also eigentlich kam es vor 1 Jahr auf Apple Arcade raus, exklusiv. Aber Apple Arcade nutzt kein Mensch. Und die Exklusivtitel, also wenn ein Spiel von Apple Arcade nochmal released wird, dann ist das der Release, würde ich einfach sagen. Ja. So. Mag man kontrovers diskutieren. Steht. Ja, so. Und es kam halt vor kurzem erst raus, so, ne? Und genau, nach diesen 7 Grundlevels, wo du dann im Endeffekt eben bevor deine Party startet, kannst du noch irgendwie einen Tanz entwickeln. Du kannst noch irgendwie mit so einem Ingame Sound-Design-Ding halt so dir eine Theme-Music zusammenstellen. Und du kannst dann noch so eine Dekoration malen für deine Party, indem du halt dann als Auto halt über so eine Leinwand läufst, so, ne? Also alles ganz cute gemacht. Und wenn du damit fertig bist, kannst du noch so Sonderepisoden spielen, die nach dem Release veröffentlicht wurden. Zum Beispiel gibt es da eine so Episode mit einem Mad Max-Thema. Und genau. Und theoretisch kannst du es halt ja logischerweise unendlich spielen, weil du kannst halt auch, wie gesagt, Levels von SpielerInnen spielen. Du kannst selber auch Levels erstellen. So, aber ich denke, 4-5 Stunden, es war für mich zumindest einfach genug dafür. So, und ja, Props dafür an die EntwicklerInnen von Triband, dass sie ja einfach nochmal dasselbe Spiel gemacht haben, mit so einem bisschen anderen Hook, so. Und ja, finde ich gut. Finde ich gut. Hat Spaß gemacht. Ist eine Empfehlung auf jeden Fall. Also Triband, die machen auch einfach gute Sachen. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe die nämlich, oh Gott, das war 2016 oder sowas, mhm, auf der Amaze gesehen mit Keyboard Sports, mhm, wo du ja die Figur, also du hast quasi so ein Tastatur-Layout auf dem Spielfeld im Grunde und bewegst, mhm, deine Figur zum virtuellen P, wenn du das P drückst und steuerst halt, ne, so. Und das war auch so ein irgendwie ein mindblowing Moment. Das hat mich glücklich gemacht. Und ich glaube, die waren sogar mit die ersten GewinnerInnen des Creative Gaming Awards beim Play Festival, glaube ich. Mhm. Aber das Spiel ist nicht mehr bei Steam. Oder war es jemals bei Steam? Ist es überhaupt schon draußen? Haben die das zurückgezogen oder sowas? Das ist die Frage, ja. Also drei meiner Freunde wünschen sich das. Keine Ahnung, aber es ist halt wenn eigentlich ihr zuhört schon ewig alt. Oder zuseht, liebe Triband-Devs, bring es raus. Bring es einfach raus. Egal, in welchem Zustand es ist. Ja, ja, 2017 ganz viele Awards gewonnen. So. Ja, ja, was damit? Naja, ja. Egal, auf jeden Fall, ja, sehr, sehr gutes Studio, sehr, sehr gute Idee. Auch einfach, ja, das ist so eine, wir sprachen da ja eben drüber, wenn man so eine Schnapsidee einfach mal weiterdenkt, sowas kann halt auch dabei rauskommen. Einfach klar, was Gutes. Klar. Ich frage mich da aber auch, wie so ein Entstehungsprozess ist. Sagt dann jemand so, ich habe eine Idee, wir machen exakt dasselbe nochmal, nur mit einem Auto. Mhm. Und sind die Leute dann so, ja, richtig gute Idee, das machen wir. Ja, vielleicht. Also offenkundig, offensichtlich. Ja. Bleibt also spannend, was das nächste dann wird. Was das nächste, nachdem es jetzt quasi Golfspiel, Rennspiel, mal gucken. Es bleibt spannend in der Welt der Videospiele. Es bleibt einfach immer spannend, ja. Ja. Die Frage ist allerdings, wie spannend ist Minami Lane, Christina? Gar nicht spannend und das ist auch gut so. Mhm. Also Minami Lane, lass mich zu meinen Notizen scrollen. Mhm. Also Minami Lane, das ist im weitesten Sinne eine Wirtschaftssimulation einer japanischen Straße, but mhm, make it cute. Das ist so ein typisches cozy, wholesome Game, was ja nun seit geraumer Zeit eine große Nische ist. Ist das ein Oxymoron? Gibt es große Nischen? Große Nischen? Also es ist einfach ein Segment im Videospielbereich, in das erhebliches Marketingbudget fließt, würde ich sagen. Und Minami Lane ist von Beep Loop und Dude. Das ist ein Paar. Das kann man sich einfach auch nicht ausdenken, ne? Diese KünstlerInnen-Namen. Ja, ja. Also ja, die sind ein Paar und die leben in der Küste, an der Küste des Atlantiks im Südwesten Frankreichs. Und die haben Minami Lane in 6 Monaten entwickelt. Mhm. Und es ist so ein bisschen Animal Crossing trifft SimCity, würde ich sagen. Mhm. Wir kümmern uns um die namensgebende Minami Lane. Das ist eine Straße, die wir in 5 Story-Missionen kennenlernen. Und diese Mission kann man so ein bisschen als Tutorial für den Freispielen-Modus verstehen. Mhm. Da wiederum kann man dann zwischen dem Planmodus unterscheiden und dem Planmodus und Kreativmodus unterscheiden. Und Planmodus ist wie die Mission, du hast begrenztes Startkapital. Gebäude haben bestimmte Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit du sie bauen kannst. Im Kreativmodus ist typischer Kreativmodus, ja, wo es nur um Ästhetik geht. Und du musst halt auf dieser Straße, allerdings nur auf einer Straßenseite, man hat so ein bisschen diese isometrische Sicht, und nur auf der einen Straßenseite, die du halt gut sehen kannst, werden Häuser gebaut und auf der anderen Seite passieren andere Dinge. Und du kannst Wohnhäuser und Geschäfte bauen. Also es gibt zum Beispiel einen Rahmenstand, Bubble Tea, einen Onsen, ein Buchladen, Blumengeschäft, ein Park und dann einmal ein Wohnhaus für junge Leute und eins für Senioren. Und du musst halt auf die Geschmäcker der EinwohnerInnen achten. Also junge Leute und Senioren wollen unterschiedliche Dinge. Und dann kannst du in deinem Rahmengeschäft, in deinem Blumengeschäft, überall Preise und Angebot anpassen. Also wie viel Nudeln und Ei soll im Rahmen sein? Mhm. Welche Genres werden im Buchladen verkauft? Welche Songs werden in der Karaoke-Bar angeboten? Und sowohl junge Leute als auch Senioren haben so ein Lieblingsrezept. Und das sagen sie dir auch, wenn sie dann dahin gehen am Tag, wenn der Tag dann so abspielt, laufen sie rein und gehen raus und dann kannst du auf sie drücken und dann haben sie so eine kleine Sprechblase und sagen, ich freue mich, dass Ramen hier so günstig ist, oder ich hätte gerne mehr Ei in meinem Ramen. Ich habe ein Buch gekauft und drei stehen zur Auswahl und dann weißt du, okay, diese Person ist ein Senior, für die gibt es gerade nur eins. Und dann musst du so ein bisschen Rätsel raten und ein bisschen Detektivarbeit leisten und noch mehr Leute anklicken und quasi befragen, um dann jeweils für diese Altersgruppe das perfekte Angebot zu schaffen. Und dann musst du so ein bisschen mit dem Preis rumspielen. Da sagen sie dir auch, ob sie den für richtig halten. Ältere Leute haben mehr Geld zur Verfügung als die Jüngeren. Und du willst es natürlich aber ausreizen, damit du noch mehr Sachen bauen kannst da. Denn neue Gebäude zu bauen, steigert den Charme und die Vielfalt. Und die Vielfalt wiederum in der Straße wird mit Zufriedenheit belohnt. Und du kannst auch, und Zufriedenheit ist eine dieser Kriterien, das erfüllt werden muss. Du brauchst zum Beispiel, ich glaube, 75% Zufriedenheit, damit du den Blumenladen bauen kannst. Du kannst aber auch bestehende Gebäude verbessern, entweder die Zahl der BewohnerInnen erhöhen oder den Charme der Straße. Oder du lässt es einfach laufen oder du machst gar nichts. Das ist auch eine Möglichkeit. Und in den Missionen gibt es Ziele und Zusatzziele. Deshalb gilt es dann, möglichst viel auf die Menschen zu klicken, wenn sie fertig mit Essen sind oder mit Shoppen, um dann zu gucken, welche Wünsche haben sie. Wird man dem gerecht, weil all das, diese Zufriedenheit, der Charme, die Vielfalt der Straße, all das bringt dir noch mehr Schönheit in der Straße. Nämlich in dem einen Kapitel kannst du Katzen freischalten. Und kleine Kätzchen kommen nur, wenn der Charme in der Straße hoch ist. Wenn es eine schöne Straße ist, wenn du noch einen Park mehr gebaut hast, wenn du anstatt eine zweite Etage auf dein Wohnhaus zu setzen, Blümchen drumherum gepflanzt hast, dann kommen kleine Kätzchen und die kann man dann streicheln und dann miauen sie und du kriegst ein bisschen Geld. Und das ist das, was man eigentlich den Tag über so macht. Du hast den Baumodus und wenn du fertig mit Bauen bist, lässt du einen Tag durchspielen, wo dann die Leute kommen, die Kätzchen kommen. Ab und zu fährt man Fahrradfahrer durch, denn natürlich ist das eine autofreie Stadt und die klingeln dann und auch die kannst du grüßen quasi. Die klickst du an, dann klingeln sie nochmal und geben dir eine kleine Münze. Das ist alles toll. Und so baut man, also ja, so baust du dann einfach fröhlich und man kann zwischen unterschiedlichen Dächern und Farben wählen. Also alles innerhalb dieses Farbschemas des Spiels, aber du baust dir deine kleine, zufriedene Straße auf. Und man kann dann natürlich nach Schönheit gehen und das ganz gemütlich spielen. Man kann auch die Zeit vorspulen in diesem Tagmodus, wenn die Leute deine Straße besuchen. Und man kann sich richtig Zeit nehmen und die Zahlen des Tages durchlesen. Du kriegst nämlich, wenn der Tag vorbei ist, so eine Ansicht, wo dann von 0 bis 10 die Zufriedenheit für junge Leute und Senioren für jeden einzelnen Shop beschrieben wird. Wie zufrieden sind die mit dem Angebot und mit den Preisen? Wie viel hast du verdient? Wie viel hast du im Vergleich zum Vortag verdient? Welcher deiner Shops verdient wie viel? Wie viel Charme bringt dir alles? Also wirklich, alles wird dir aufgelistet. Du könntest alles optimieren, wenn du denn wolltest. Dann wird dir noch gezeigt, du hast irgendwie 5-mal Müll aufgesammelt und dafür 10 Münzen kassiert oder sowas. Und dass dieses Spiel einfach beides bietet und dass das dann auch noch funktioniert, das sehe ich nicht so oft. Also entweder ist es nur cozy oder nur Stress. Und das ist okay, also guter Stress so. Mhm. Aber meistens muss ich dann das Spiel wechseln, wenn ich von cozy zu Stress wechseln will oder umgekehrt. Und hier habe ich einfach beides. Hier kann ich einfach sagen, ja, ich lasse jetzt mal so einen Tag laufen, mir ist egal, wie viel ich verdiene. Ich will jetzt einfach nur den kleinen Kätzchen und den kleinen Menschen zugucken. Mhm. Und ich freue mich, wenn die dann so ihren kleinen Smiley über sich haben, wenn sie aus dem Buchgeschäft rausgehen oder im Park sitzen oder sowas. Und ich weiß nicht, ich kann aber auch sagen, ich will das jetzt hyper optimieren und ich will, dass jeder in jedem Laden das beste Angebot findet und da vollkommen zufrieden rausgeht, dann kann ich auch das machen. Mhm. Und man baut, wie gesagt, nur auf der einen Straßenseite und auf der anderen ist dann so ein Briefkasten oder eine Parkbank oder so ein paar Büsche oder ein Fahrradständer oder sowas. Das erweitert sich dann ganz automatisch mit. Und auch die Telefonmasten werden dann so jedes Mal ein bisschen dazu gebaut, wenn du einen neuen Blockhaus dazu baust. Und in dem einen Level ist ein Karaoke-Festival, da wird dann, ne, die Karaoke-Bar introduced quasi. Und da ist dann so, die sind dann Girlanden da. Und später werden Zeitungen freigeschaltet. Du kriegst jedes Mal eine Schlagzeile jeden Tag. So, Rentner haben jetzt ein neues Lieblingsrahmenrezept. Dann weißt du, du musst quasi bei Rahmen von vorne anfangen. Mhm. Oder mein persönliches Highlight: junge Leute haben ab jetzt weniger Geld zur Verfügung. Das fand ich sehr true. Tell us about it, Minami Lane. Ja. Ja. Naja, auf jeden Fall, auch das habe ich, glaube ich, in 3 Stunden durchgespielt. Also nachdem ich die Missionen durch hatte, habe ich nur noch kurz in den Kreativmodus und so reingeguckt. Aber ich war schon satisfied. Und ich weiß nicht, ich finde, ich hatte einfach eine richtig gute Zeit damit. Das war so richtig entschleunigend, um mal noch ein Trendwort zu benutzen. Und es ist einfach, es hat einen schönen Soundtrack, es läuft einfach so. Ich weiß gar nicht mehr, irgendwas war an dem Tag. Wegen irgendwas ging es mir nicht so gut. Irgendwas hat mich gestört, irgendwas hat mich genervt, irgendwas ging schief. Und dann dachte ich noch, ich habe richtig Bock, heute Abend Minami Lane zu spielen. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Minami Lane gespielt. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was mich da gestört hat. Ich weiß nur noch, dass ich die Katzen freigeschaltet habe. Was will man das mehr? Das ist schon das größte Achievement, würde ich sagen. Definitiv. Ja. Also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Ich finde es auch tatsächlich, also wo du schon angesprochen hast, ich finde es tatsächlich gut, also wer diesen Podcast schon länger hört oder zuguckt, weiß ja auch, dass ich und du bis zum bestimmten Punkt, du und ich, du bis zum bestimmten Punkt ja auch Probleme hat mit den Cozy Games. Ja. Und deswegen finde ich es immer sehr erfrischend, wenn du quasi, also in dem Fall halt einfach die Option hast, das auch einfach als optimierte Wirtschaftssimulation zu spielen, so, die dann halt süß aussieht, aber trotzdem, wo du halt dann auch wirklich, ja, genug Hebel hast, die du genug Möglichkeiten hast, das zu optimieren, einzustellen, irgendwie Produktivität zu erhöhen. So, das finde ich gut. Das finde ich dann auch lobenswert auf jeden Fall. Wenn das dann eben nicht nur so, wie das nochmal ist, ein Shop hin und eigentlich ist egal, was passiert, wie man es ja wohl auch spielen kann, aber man kann ja auch dann sagen, nee, die Jungen haben weniger Geld, deswegen müssen wir jetzt irgendwie die Rahmen günstiger machen oder so. Ja. Ja. Also es gibt halt keine negativen Konsequenzen. Ich glaube, nur in einer Mission ist es ein Zusatzziel, dass du das innerhalb von 3 Wochen schaffst. Oder ist das das richtige Ziel? Eigentlich gibt es ja, ich habe das in 2 Wochen dann geschafft, statt in 3, so die ich hatte. Es ist wirklich kein schweres Spiel. Es ist auch nicht schwer, alles zu optimieren. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel ein DLC gibt, weil das hier findet alles am Tag statt. Mhm. Ich würde mir wünschen, wenn es die Nachtversion so als Nightlife. DLC geben würde. Mhm. Ja, mit Nightlife, wobei alles, was du hier im Daylife machst, machst du auch im Nightlife, so das theoretisch. Stimmt. Aber ich würde es mir noch komplizierter wünschen, einfach. Also ich habe schon richtig Bock auf diese Welt, in der das stattfindet und auf diese Ästhetik auch. Aber ich habe dann alles durchgespielt. Ich hatte am Ende eine Straße, die hatte 100% Zufriedenheit. Irgendwie 50 Leute haben da gewohnt, 50 Scham. Jeden Tag kamen mehrere Katzen und Fahrradfahrer und alle hatten einen Laden, wo sie alles gefunden haben. So, ich konnte nichts mehr verbessern. Ich hätte aber gerne. So. Verstehe. Also, das war ich habe doch nicht das, genug bekommen. Das war ein bisschen dann das Stardew Valley Brain, oder? Was meinst du? Naja, noch den Wunsch zu haben, noch mehr zu verbessern, obwohl es eigentlich schon am Maximum ist. Ja, naja, also. Ich persönlich sehe keinen Anreiz darin, den Kreativmodus zu spielen. Mhm. Ich will da was verbessern. Mhm. Ich will nicht einfach nur was bauen. Es gab doch jetzt so Townscape oder sowas vor ein paar Jahren, so ein cozy Game, wo du nur deine Türmchen Townscaper. Baust. Ja, ja. Ich habe es ausprobiert. Ich finde die Idee gut. Ich finde es schön. Ich kann das nicht länger als 10 Minuten spielen. So habe ich nichts von. Bin ich nicht der Mensch für einfach. Vielleicht ist es auch, also es ist definitiv ein Me-Problem, vielleicht ist es auch ein tiefergehendes Me-Problem, das weiß ich jetzt nicht. Aber so bei Stardew Valley zum Beispiel, da wird immer noch mit einem weiteren Ziel vor deiner Nase so rumgefuchtelt. Das brauche ich, glaube ich, einfach. Ich meine, ich habe jetzt auch Stardew Valley komplett durchgespielt, da gibt es jetzt auch nichts mehr für mich zu machen, deswegen brauche ich was einen neuen Neues. Fix. Ja, ich verstehe. Ja. Ja, okay. Naja. Minami Lane war es jetzt nur kurzzeitig, aber ich hatte eine sehr gute Zeit damit. Und Stardew Valley kann ja manchmal stressig sein. Mhm. Da hast du dann doch zu viel irgendwie, dass du in so einen Hustle-Modus kommst. Das hatte ich hier nicht. Das funktioniert in diesem Spiel einfach nicht. Und ich finde, das ist noch ein weiterer Pluspunkt, wie Cozy Games funktionieren. Dass sie einfach was verlangen, ohne auch nur irgendwie in Stress ausarten zu können. Ja. Guter Stress vielleicht nur. Ja. Ja. Das ist ein guter Punkt. Ja. Ja. Ja, so ist es. Ja. Sehr, sehr gut. Ja, das ist die perfekte Überleitung zu meinem Lecker-Levels-Thema. Thema Stress, Thema Hustlen. Und zwar habe ich mitgebracht Ordnerstrukturen. Wiederum ein Thema, das auch in unserem Discord angesprochen wurde. Ach, wirklich? Ja, ja. Das wurde auch diskutiert. Und zwar, ich bin übergegangen dazu, einfach mein digitales Leben in geile Ordnerstrukturen zu sortieren. So. Ich hatte ganz lange, hatte ich irgendwie zum Beispiel so einen Ordner, der hieß Dokumente. Ja. Und da war einfach alles drin. So, ja. Quasi, der Root-Ordner Dokumente war quasi voll mit allem, mit irgendwie irgendwelchen, weiß ich nicht, alten Uni-Arbeiten, irgendwelchen eingescannten PDFs, was auch immer, alles an Dokumenten war da einfach drin. Und dann habe ich mir vor kurzem gedacht, nein, so möchte ich nicht leben, so möchte ich nicht existieren und habe angefangen, dann eine Ordnerstruktur aufzubauen. So. Und das ist halt, also das muss auch gar nicht kompliziert sein, die muss halt nur geil sein, die Struktur. So, das ist halt die Hauptsache. Also natürlich, das Naheliegendste ist dann irgendwie nach Zugehörigkeit zu bestimmten Lebensbereichen zu ordnen, zum Beispiel eben Arbeit, Uni, weiß ich nicht, Wohnung, Versicherung, Banking, etc. So, ne? Das reicht da eigentlich auch schon. Man kann dann aber auch nochmal drüber übergehen und einen Ordner machen, zum Beispiel, wo man sagt, ich möchte überprüfen, ob das noch irgendwie, ob ich es noch behalten muss, anstatt einfach alles reinzuschieben. So, ne? Weißt du, dass man das sozusagen diesen Ordner dann, ja, einfach so einmal im Monat vielleicht durchgehen und gucken, okay, das sind jetzt Dokumente, die habe ich 2016 runtergeladen. Irgendeine Rechnung von irgendwas, brauche ich das noch? Und habe es einfach gelöscht. So. Und ich habe in professionellen Kontext, sage ich mal, auch im Hobby-Kontext, also sprich, was meine Arbeit angeht und was das Levels angeht, habe ich eh schon eine weit verzweigte Ordnerstruktur teilweise. Lost Levels zum Beispiel, jetzt ein bisschen einen Blick in die Werkzeugkiste. Ich mache mal kurz auf hier. Ich habe Lost Levels, dann habe ich einen Ordner, also Lost Levels, der Ordner, dann gibt es 1 Unterstrich Rohmaterial, 2 Unterstrich Vorlagen, 3 Unterstrich fertiger Content. Und natürlich haben dann die auch nochmal Unterkategorien. Ne? Vorlagen ist dann zum Beispiel noch drin Artikel, Logos, Social, Sticker, weil wir haben auch Sticker mal gemacht, Video. Und bei fertiger Content ist natürlich auch noch drin. Grafiken, Podcasts, Video. Bei Grafiken ist dann noch Artikel, Podcast und Social untertitelt. Also ich habe wirklich alles ganz genau eingeschachtelt. So, und das macht mich, obwohl ich eigentlich nicht, ich bin eigentlich nicht so der krasse, also ich habe kein Bedürfnis, irgendwie alles mal total sauber und ordentlich zu haben. Aber das hilft auf jeden Fall, finde ich. Wenn man einfach sagt, man hat wirklich, wo es möglich ist, wo es machbar ist, so Strukturen, digital. Und zum Beispiel, also es gibt natürlich Leute, die auch so funktionieren, aber wenn ich Leute sehe, die einen Desktop haben, auf dem irgendwie 800 Symbole sind, dann schreie ich innerlich, weil ich mir denke, impossible. So könnte ich nicht leben. So, ne? Und deswegen habe ich das sehr glücklich gemacht, weil Desktop war schon immer bei mir sehr aufgeräumt, was aber auch dann einfach nur das Resultat war, dass ich gesagt habe, dass ich ganze Zeit lang hatte einen Ordner Dokumente und einfach alles reingeschoben habe. So, ne? Deswegen war der Desktop clean. Aber jetzt habe ich auch wirklich alles reingeordnet. So. Und ja, das sehr befriedigend, sehr erfüllend. So. Ja, auch sehr löblich. Also das wird natürlich immer dann zum Problem, wenn man seine Steuer machen will. Also habe ich noch nicht für letztes Jahr, muss ich eigentlich dringend. Aber ich habe ganz viele so Rechnungen einfach in meinen E-Mails. Ich hoffe, dass das gut geht. Und jedes Jahr ist es so, aber schwierig. Schiebst du die zumindest dann irgendwie in deinem E-Mail-Programm in den Ordner rein? Nein. Ich habe alles in meinem Posteingang. Ich lösche viel. Oh Gott. Aber ich bin niemand, bei mir ist eine Null. Sobald da auch nur eine E-Mail ist, lösche ich die. Ich habe ein paar Unterordner, aber also für meinen Urlaub zum Beispiel, jetzt habe ich einen eigenen Unterordner gemacht, aber ich funktioniere nicht mit Unterordnern einfach. Ich hab die angelegt, es funktioniert für mich einfach nicht. Mhm. Wenn ein Vorgang beendet ist und ich weiß, ich brauche das einfach nicht mehr, lösche ich die E-Mail einfach. Und dadurch habe ich gar nicht so wahnsinnig viel in meinem Posteingang, glaube ich. Ja. Weil ich gucke mal auf meinen Desktop, wie es da aussieht. Ich habe halt einen Ordner, der heißt Dinge. Aber da ist gar nicht so viel drin. Hier sind halt so Fotos, die ich so für Social Media und sowas habe drin. Dann mal so eine random PowerPoint und einen random Vertrag. Und ansonsten hier ein Ordner Rechnung, Ordner Wohnung, Ordner Bewerbungen und sowas. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich für Projekte Ordner. Ich habe einen für meine Uni-Seminare, ich habe einen für Podcasts, ich habe einen für Videos. Und dann habe ich, also immer, wenn wir fertig aufgenommen haben und ich meine Tonspur exportiere, ist die auf dem Desktop. Und dann checke ich sie dir und sie bleibt so lange auf dem Desktop, bis die Folge erschienen ist und dann lösche ich sie. Also alles, was so hyperaktuell ist und bearbeitet wird, bleibt auf dem Desktop, damit ich daran auch arbeite, quasi. Ja, ja, das ist okay, finde ich. Also, ja, das, aber das ist ja quasi bei den Leuten, die einen vollen Desktop haben komplett, kann das ja gar nicht der Fall sein, weil es gibt keinen Menschen, der an 800 Dingen gleichzeitig arbeitet. Und wenn doch, please get help. Stop it. Please get help, ja. Ja. Ich bin auch kein Freund von Verknüpfungen, so. Das haben wir auch schon im Discord besprochen, so. Also, alles. Es ist einfach, aber der Discord ist einfach, da findet einfach das Leben statt. Das ist einfach so. Das Digitale zumindest so. Ja. Ja. Der hat eine schöne Ordnerstruktur. Eine Channel-Struktur. Das stimmt. Das ist vielleicht auch so ein paar Tote sind da drin, glaube ich, oder? Gut. Musik klicke ich immer weg, damit kann ich nichts anfangen. Fair. Das ist völlig aber fair. Ansonsten, ja, das ist schon gut. Weißt du, was noch fehlen könnte? Was denn? In was für ein Channel? Kunst. Ja. Da könntest du zum Beispiel deine Kunst-Fun-Facts reindroppen. Ja, so. Ich habe, also mein Freund war in einer anderen Stadt und er ist genauso anfällig für Museumsshops wie ich und hat mir so eine kleine Sneaky-Dose mitgebracht, aus der man Kunst-Fun-Facts so rausziehen kann. Wow, wie ein Glückskeks quasi. Ja, ist richtig toll. Oh. Pass auf, und der hier ist, ich versuche mal simultan zu übersetzen, weil die sind auf Englisch, also Leonardo und Michelangelo haben ja die haben Anatomie studiert quasi, so, ne? Sich beigebracht an schon, was heißt denn dissected? Mein Gott, so auseinandergenommenen, sezierten Körpern. Ja. Obwohl das in der Zeit, als sie gelebt haben, eigentlich nur Mediziner machen durften. Die brauchten die Erlaubnis dafür. Und diese zwei Künstler dachten sich, fuck it, ich möchte auch Körper von innen sehen. Das ist ein Fun Fact. Ich habe aber auch noch zwei gespeichert, extra für Lost Levels, nämlich hier Nummer 28. Mhm. Und zwar am 18. März 1990, da sind zwei Diebe eingebrochen in das Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Und das ging als der Kunstraub von Boston in die Geschichte ein. Das ist, glaube ich, bis heute der größte Kunstraub der Geschichte. Die haben 13 Kunstwerke gestohlen im Wert von einer 500 Millionen US-Dollar. Und die sind einfach immer noch nicht gefunden worden. Hm. Ich glaube, weder die Diebe noch die Kunstwerke. Ist weiterhin alles verschollen. Finde ich Wahnsinn. Das ist einfach Ocean's 11 in echt. Mhm. Und echt, mein echtens 11. Nein, vergiss es, okay. Es war ein Versuch. Oh Gott. Ocean's echt. Oder so. Das ist schon besser, das ist schon besser, ja. Ocean's echt. Also, mein dritter Kunst-Fun-Fact, den habe ich tatsächlich für mein Newsletter aufgearbeitet. Ich habe die Geschichte, das sind ja hier so kleine Fitzel, ich habe die ein bisschen größer aufgeschrieben, ein bisschen drumherum recherchiert. Der Kunstfakt war so in etwa Yves Klein, also ein Franzose, der hat ein Blau erfunden und das erfunden war schon in Anführungszeichen. Turns out, der hat das nicht erfunden. Dieses Ultramarinpigment, das gab es schon und er hat einfach nur mit einem Chemiker und mit einem so Harzhändler, Kunstbedarfshändler, neues Bindemittel gefunden und sich patentieren lassen, wodurch das Pigment matt bleibt, was dann eine komplett neue Farberfahrung quasi mit sich bringt. Also dieses Klein-Blau, das kann man mal googeln, sieht richtig unspektakulär aus, aber ist eigentlich wunderschön. Und dieser Künstler, der hat nicht nur ein Blau erfunden, in Anführungszeichen, sondern auch so interaktive Kunst gemacht. Heute würde das so Richtung Performance-Kunst gehen, Objektkunst. Und es gab dann eine Ausstellung in Paris, wo er dieses Blau vorstellen wollte. Und dann war quasi ein Eingang der Galerie verschlossen. Es gab nur noch einen anderen und über dem hing in Blau so ein Vorhang. Und es durften immer nur 10 Leute oder 20 oder sowas rein. Mhm. Es gab sogar einen Tumult vor der Tür dann, weil über 3000 Leute gekommen sind. Und dann sind die Leute da reingegangen und alles in dieser Galerie war weiß gestrichen. Vorhänge, Decken, Wände, alles weiß und kein Blau. Kein Klein Blau. Mhm. Aber es gab Cocktails aus Gin, Cointreau und Methylenblau. Was das ist, habe ich aufgeschrieben bei meinem Newsletter. Und auch, warum die Newsletter-Ausgabe gepinkeltes Blau heißt. Weil das Blau war dann halt woanders. Mhm. Und nicht an den Wänden der Galerie. Und ich finde, das ist so ein richtig schöner Kunst-Fun-Fact. Den kann man immer gut droppen. Auf jeden Fall. Also, wenn jemand zur Toilette geht einfach. Es gibt jeden Tag eine Gelegenheit, den zu droppen. Ja. Weiß nicht, und es macht mich einfach glücklich. Ich finde die Kunstwelt, die ist faszinierend. Ja. Vielleicht, auf jeden Fall. Es gibt, das mache ich. Das ist mein Lecker-Levels fürs nächste Mal. Kunst-Podcasts. Ich habe schon mal Artbust vorgestellt. Der war sehr, sehr, sehr, sehr gut. Den gibt es leider nicht mehr. Gibt es keine neuen Folgen von. Aber ich habe einen neuen und der hat gerade mit einer zweiten Staffel angefangen. Sehr gut. Mache ich mit. Sehr schön. Ja, da gibt es schon was zum sich drauf freuen. Und wie du schon gesagt hast, ne, wenn ihr da draußen mehr lesen wollt zum Thema Blau und Yves Klein und seiner Idee, dann einfach den den Newsletter abonnieren auf Steady von Christina. Link in den Shownotes, genauso wie der Link zu unserem Discord und allen anderen relevanten Seiten, auf die ihr so gehen müsst. Genau, mit diesen drei Fun Facts, Conversation Starters, macht was draus, wenn ihr es gehört oder gesehen habt. Macht was draus, nehmt das mit in euren Alltag. News you can use, Content you can spend oder so. Weiß ich auch nicht genau. Content to be content. Content to be content, genau. Das ist unser Podcast auf jeden Fall. Das ist unser Motto, ja. Das ist unser Motto, das ist unser Lebensmotto. Und ja, genau, in diesem Sinne, nehmt das mit. Und wenn euch das gefallen hat, so, was ihr hier mitnehmen konntet, dann teilt den Podcast gerne mit euren Freund und oder FeindInnen und lasst uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify Sterne und Bewertungen da oder abonniert uns auf YouTube natürlich auch sehr gerne. Klickt die Glocke, teilt den Kanal, spreadet das gute Wort. Alle unsere Episoden findet ihr auf lostlevels.de und auf Blue Sky gibt es uns unter lostlevels.bsky.social und auf YouTube natürlich unter youtube.com/lostlevels. Christina, wo bist du denn jetzt unterwegs? Fast überall. Steady, YouTube, Discord, Mastodon, Blue Sky, Threads und Instagram unter @chrissykills. Hervorragend. Mich findet ihr natürlich auch im kompletten Netz unter Thunderbird, ich habe mich versprochen, das erste Mal seit Ewigkeiten. Wow. Zandert, wie der Vogel. Vielen Dank an dieser Stelle auch wie immer an Pete Lectro für die musikalische Untermalung des Podcasts. Ihn findet ihr auf Blue Sky unter mitvorteil.bsky.social oder auf seinem Pen and Paper YouTube-Kanal mit Vorteil. Link in den Shownotes natürlich. Wir sagen danke fürs Hören und Zugucken. Bleibt lecker und bis zum nächsten Mal.